Ja, der Rahmen ist sehr weit und doch sehr klein. Das ist eine der Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Das haben das auch mit Erstaunen für uns festgestellt, dass Politik im Großen so wie im Kleinen funktioniert. Und im Kleinen funktioniert sie eigentlich sehr ähnlich wie im Großen. Man kann das Abstimmungsverhalten von Politikern sehen, die daran orientiert sind, was macht der Häuptling vorne. So wie der die Hand hebt, heben die anderen die Hand. Und so wie er die Meinung vertritt, vertreten andere die Meinung. Und wir haben ja gerade in der Anfangszeit festgestellt, dass Politiker über dieses Gebiet abstimmen wollten, die nicht einmal wussten, wo es liegt. Die einfach die Vorlagen der Verwaltung angenommen haben, nichts kritisch überprüft haben und auch jahrelang, nachdem wir so offensiv eigentlich tätig waren, auch Informationspolitik betrieben haben, es selbst vor Ort noch Politiker gab, die sich mit dieser Thematik nicht beschäftigt hatten. Also das war schon erschreckend. Und wir haben gesehen, es hängt wirklich alles zusammen. Wir wissen, auf jeder Veranstaltung wird heute der Bodenschutz vorangetrieben, der Freiraum muss erhalten bleiben, die Flächen dürfen nicht mehr versiegelt werden, sagt jeder. Aber guckt man auf die Realität, auf die Abstimmungspraxis in den Kommunen, wird jedes Baugebiet durchgewunken, wird jedes Industriegebiet durchgewunken. Das ist manchmal bitter, das festzustellen. Wir hatten ja auch mal große Hoffnung geschöpft. Es gab damals, hieß es noch, Gebietsentwicklungsplan. Der wurde aufgestellt, verabschiedet und dann kam aus Düsseldorf, Frau Höhn war damals zuständig bei den Grünen, dann wurde dieser Bereich Wedfeld versagt. Das heißt, die Landesregierung hat gesagt, das passt nicht mit den Zielen der Landesentwicklung zusammen. Bandartige Entwicklung an der Autobahn, Neubegründung neuer Siedlungsansätze, das wollen wir nicht. Kurz danach waren Neuwahlen. CDU und SPD haben in einem Wahnsinnstempo gemeinsam den Gebietsentwicklungsplan geändert und haben sich die Zustimmung von Düsseldorf, von der neuen Regierung geholt, um das hier entwickeln zu können. Der damalige Umweltminister Uhlenberg, damals CDU, stand vor uns und sagte: Ja, es tut mir leid, ich konnte Wedfeld nicht mehr verhindern. Ist ja auch eine schlimme Sache eigentlich. Und auch Edeka in Hamm, wenn man das sieht, das macht Hamm ja nicht schöner. Ich komme ja selbst vom Hof, das habe ich nicht gewollt. Aber die böse Vorgängerregierung, die hat das ja so weit betrieben, dass ich nicht anders wollte. Entweder hat er gelogen, dass sich die Balken wirklich gebogen haben an der Stelle, oder diese Menschen sind einfach so, ja, fatalistisch, dass sie es hinnehmen. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, dich da einzubringen und einzuschalten. Aber da haben wir gesagt, ja, die große Politik funktioniert wie die Kleine und die Kleine wie die Große. Ja, und ich meine, die letzte Veranstaltung hat den Rahmen des Bodenverbrauchs und des Landgrabs, glaube ich, noch größer gesteckt auf globale Sicher, Ebene, oder? wir haben bei der letzten Veranstaltung mit Wilfried Bommert letztendlich nochmal ausarbeiten können, dass das, was hier geschieht, dieser Bodenverbrauch oder Bodenmissbrauch, dass das eben nicht nur unser lokales kleines Problem ist, auch wenn es hier um diese hochwertigen 80-Punkte-Böden sehr schade ist, sondern dass es ein Phänomen ist, das ja weltweit stattfindet, wo Boden spekuliert wird und Boden vorwiegend also in Afrika und Südamerika wohl auch eben verkauft wird an Investoren aus fremden Ländern, teils China, teils auch europäische Länder, Schweiz, Deutschland, USA und dadurch eben auch der lokalen Bevölkerung eigentlich die Existenzgrundlage zum Teil entzogen wird. Und das ist schon offensichtlich, dass es ein weltweites Phänomen ist, dem wir eben ein kleiner Bestandteil eben auch sind. Und es kommt noch was hinzu. Wir müssen ja manchmal auch gucken, wo kommt die Legitimation für unsere Arbeit her? Wir könnten jetzt sagen, stampfen wir den Verein ein, das Gewerbegebiet wird kommen, wir haben keine Einflussmöglichkeiten mehr. Aber diese großen Zusammenhänge spiegeln uns zum Teil wider, dass wir auch auf diese paar Hektar vor Ort gucken müssen, dass wir uns auch da einbringen müssen und diesen Trend nach unseren Kräften an der Stelle, wo wir stehen, vielleicht versuchen zu stoppen, dass der Landverbrauch auch hier nicht immer weitergeht. Denn die Auswirkungen, die wir sehen, wie wird mit Boden umgegangen, sagt man, ja, in den neuen Bundesländern, da gehen die Holländer hin, die machen die riesen Mastfarmen, weil man in Holland keine Gülle mehr abkippen kann. Das geht nicht. Aber was erleben wir hier auch im Kleinen? Pachtflächen werden gekündigt, werden von anderen übernommen, die mehr Geld haben, die vielleicht nicht ortsansässig sind, die irgendwo große Mastbetriebe haben und hier Flächen pachten, wo sie auch ihre Gülle abkippen können. Also es ist, der Maßstab ist immer kleiner, aber die Mechanismen sind eigentlich sehr ähnlich.